Kundgabe 873. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.04.1939. Sinnliche Liebe. So empfange heut zur Stärkung des Geistes noch eine Kundgabe über die Liebe, und zwar in einer bestimmten Auffassung. Es wird von den Menschen so oft etwas mit dem Wort Liebe bezeichnet, was wohl auch an sich Liebe ist, jedoch weit entfernt von dem, was den Menschen gepredigt wird, was zu üben erste und letzte Aufgabe des Menschen sein soll. Es ist die Liebe der Sinne, die ihr so oft unter dem Begriff Liebe verstehen wollt. Doch es sei euch gesagt, dass ihr eher die wahre Liebe zerstöret, so ihr in euch der sinnlichen Liebe nicht wehret. Denn sie ist ein Ränkespiel des Bösen. Sie ist sozusagen dessen Mittel, durch das ihm gar zu oft die menschliche Seele ins Garn geht. Es gibt sich der Mensch völlig in die Gewalt des Bösen, wehret er der Begierde des Körpers nicht. Es ist dies die Liebe, die zu besitzen trachtet, doch nie und nimmer den Menschen veredeln kann und die daher auch nicht zur Vereinigung mit der höchsten Wesenheit führen kann. So muss der Mensch sehr auf der Hut sein, dass nicht durch pures körperliches Verlangen seine Seele und deren Fortschritt arg gefährdet wird. Er muss bedacht sein, dass es weit schwerer ist, diese Begierde zu unterdrücken, so er ihr einmal verfallen ist, und dass daher jegliche Liebe auf Erden, die nur rein irdischen Interessen gilt, nimmermehr die rechte vor Gott sein kann. Denn eine Liebe, die nicht gibt, sondern nur der Erfüllung der Erdenwünsche gilt, ist ebenso auf irdischen Erfolg eingestellt und daher nicht im göttlichen Sinn. Denn Gott sieht nur auf die Empfindung des innersten Herzens. So dieses wahrhaft uneigennützig ist und nur immer Liebe geben will, ungeachtet seines eigenen Vorteils, werden solche Liebeswerke auch den Lohn eintragen, der in ihnen liegt. Sie werden Anlass sein zur innigen Verbindung mit dem göttlichen Heiland. Amen.